Das tunesische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Bekdusan 2017 wurde gebildet. Das Komitee beschloss, bunte politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, um die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un hochzuschätzen.